1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Liebe Leute, willkommen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer offenen und freien Themenrunde. Wer also gerne mit mir reden möchte, sprechen möchte, streiten möchte, hier live in der Sendung, heute Nacht im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen bei 1 Festival, der möge sich bitte melden. 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Nummer für euch, oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht, das ist Christian, und Christian ist 19 Jahre alt. Hallo Christian. Hallo. Christian, schön, dass du da bist. Finde ich auch. Um was geht's bei dir? Also, ich stehe vor einer schwierigen Sache. Ich bin jetzt 2 Jahre in Berlin gewesen, zur Ausbildung bei meinem Vater. Mhm. Der wohnt schon seit 2000 dort. Und du hast eine Ausbildung bei deinem Vater gemacht? Nein, also meine Eltern sind geschieden. Ich habe bei meinem Vater gewohnt. Achso, der wohnt in Berlin und die Mutter wohnt woanders. Genau. Ja. Und die Ausbildung ging schief. Ich habe es nicht geschafft. Was war das für eine Ausbildung? Zum Restaurantfachmann. Restaurantfachmann. Was muss man da genau machen? Na ja, Gäste bedienen, Getränke lernen und ausschenken. Ja, und, ja. Also Kellner. Ja, genau. Ne? Das ist so die gängige Bezeichnung. Warum ging das schief? Ach, wegen vielen verschiedenen Sachen. Also mit meinem Chef hatte ich ein sehr gutes Verhältnis sogar, also mit meinem Vorgesetzten. Der oberste Chef war eine Frau, die hat wiederum Stress gemacht, aber er war zu freundschaftlich zu mir. Also er hat zum Beispiel erfahren, dass ich sehr gut im Tippen von Fußballsachen bin, hat mich dann mittags zum Wetten geschickt während der Arbeit und er wollte einfach nur saufen. Ja, und dann ging das so los mit der Zeit, dann waren wir alle nur noch am Trinken und so, und es war keine Ausbildung mehr und es war nur noch Scheiße. Das Ding ist, ich bin nach einer Zeit nicht mehr klar gekommen damit und irgendwann wurde ich gefeuert, als wenn ich der Schuldige wäre. Ja, ich habe da auch meine Fehler gemacht. Hast du mitgetrunken? Nur sehr gelegentlich, also ganz gelegentlich, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Das war von 100, man kann sagen von 50 Fällen vielleicht 2-mal. Und was war der Feuerungsgrund? Was haben die gesagt? Ja, die haben sich dann noch schön was ausgedacht, von wegen, ich würde zu spät zur Arbeit kommen. Aber das war mitunter deswegen. Wir hatten Feierabend, dann sagt mein Chef so, geh doch mal mit einen trinken. Ich sag, nein, ich bin der morgen Frühdienst hat, ja. Mhm. Und er sagt, nee, du kommst jetzt mit und so und hier und da. Und ich habe nein gesagt und ich hätte ja nicht mal weglaufen können, aber er hat gesagt, nee, komm und mach und hier. Und er war auch viel mit dem Wetten und so und das war alles Triss. Also, das hat da hinten und vorne nicht funktioniert und da bist du rausgeflogen und somit konntest du deine Ausbildung nicht beenden. Richtig. Was ist jetzt der genaue Grund deines Anrufes? Ich bin jetzt zurück zu meiner Mutter gezogen ins Rheinland, weil ich in Berlin generell nicht klar kam. Also ich hatte schon meine Freunde und so und lief so, aber ich fühle mich halt nur im Rheinland richtig wohl. Mhm. Und jetzt bin ich bei meiner Mutter, allerdings in einem kleinen Ort. Mhm. Und dieser kleine Ort bietet für mich einfach keine Möglichkeit, richtig zu arbeiten. Ja. Ich habe mich überall hier beworben, in jedem Hotel und jedem kleinen Restaurant. Ja. Und die nehmen, weil der Ort recht konservativ ist, nur Frauen und ansonsten wollen sie einen Abschluss haben, ja. Ja. Und die Realität ist und Fakt ist, für mich wäre es das Beste, wenn ich in eine Stadt ziehe, so wie Köln, Koblenz, Trier oder sowas. Mhm. Ja, und das ist leider nicht so einfach. Ja, also du hängst jetzt da zu Hause in deinem kleinen Ort und hast keine Perspektive in dem Sinne. Genau, ich hab gar keine Perspektive. Ich hänge hier rum und warte, bis was passiert. Mhm. Obwohl ich ja weiß, was ich will. Du willst in diesen Restaurantbereich rein? Du hast schon Anläufe da gemacht und das gefällt dir auch? Ja. Gefällt dir auch. Und würden dir denn diese beiden Jahre angerechnet, wenn du irgendwo weiter jetzt beschäftigt würdest? Na, das Ding ist, ich weiß auf jeden Fall, dass ich ab 1. Februar könnte ich meine Ausbildung weitermachen. Was ich allerdings nicht genau weiß, was durchaus sein könnte, ist, dass ich das wiederum nur in Berlin machen könnte. Ja. Da das in der Gastronomie halt so mit den Bundesländern recht verschieden ist. Ja, wo könntest du dir denn weitermachen? Bei welchem Restaurant? In dem, wo du schon gearbeitet hast? Nee. Nee. Also wenn überhaupt, also die Frage ist nur, ob ich sie überhaupt noch in einem anderen Bundesland machen könnte. Ach so. Also, Grundfrage ist, was mache ich jetzt? Ich bin 19 Jahre alt, also du bist 19 Jahre alt und hängst ab irgendwo im Rheinland, in einem kleinen Ort und willst aber was machen. Christian, genau. Ja, ich meine, du hast ja nun schon 2 Jahre Erfahrung, Großstadt, wirkliche Großstadterfahrung in Berlin. Dann wirst du zwangsläufig dich wegbewegen müssen in Richtung Koblenz, Richtung Köln, Richtung Düsseldorf. Das scheint ja dann nicht so weit zu sein von deinem jetzigen Heimatort. Das ist richtig. Nur das Ding ist, es fällt mir in irgendeiner Weise schwer. Ich kann jetzt nicht einfach irgendwie über Internet jetzt eine freie Stelle in der Gastro suchen. Sagen Sie, ich hätte jetzt wirklich in Köln jemanden, der sagt, ja komm, bei uns ein Vorstellungsgespräch machen, dann sage ich okay. Dann zahle ich erstmal 25 Euro, um dahin zu kommen. Ist kein Problem. Hin und zurück 25 Euro geht doch. Meine Fresse. Aber da muss das ja auch erstmal klappen und dann sagt er 2 Tage später, komm zur Vorarbeiten. So, dann haben wir schon mal 50 Euro in der Woche. Das Geld ist verdammt knapp. Meine Mutter hat auch nicht allzu viel. Und das ist das Ding. Das ist das große Ding. Ich müsste im Grunde genommen erstmal eine Basis haben, dass ich irgendwie, sagen wir mal, ein paar Wochen hintereinander erstmal in Köln oder so wohne. Oder irgendwie eine Unterkunft finde und da sauber nach einer Arbeit suche. Weil das ist die einzige Perspektive. Ja, aber das wäre doch genau vielleicht die richtige Vorgehensweise, dass du dir irgendwie ein Zimmer vielleicht in der WG suchst, was nicht teuer ist, in Köln beispielsweise oder Düsseldorf und von da aus dann, so wie du es gerade gesagt hast, dann richtig aktiv wirst. Ja. Du, ein bisschen Kohle kriegst du doch im Moment irgendwie. Ja, naja, das ja schon ein bisschen, aber ja. Nicht halt so, dass ich sagen kann, ich zahle das auf jeden Fall und dann. Ist klar, aber was bleibt dir anders übrig im Moment als Allerbeste zu versuchen, rauszumachen aus deiner Situation? Da, wo du jetzt bist, kannst du nicht bleiben. Da gibt es keinen Weg, wie du es gerade beschrieben hast. Also wirst du in den sauren Apfel beißen müssen und dir das genauso machen, wie du es gerade beschrieben hast. Dir irgendwo ein Zimmer suchen und suchen. Ich will dich dazu ermutigen, Christian, auch wenn das ein bisschen nervig und schwierig ist. Wenn es dann geschafft hast, zahlt es sich natürlich aus und du bist irgendwann dein eigener Herr, wenn du die Lehre fertig hast. Ja. Was schlimm ist, wenn du jetzt die Zeit vertrödelst und da irgendwo in dem Kaff, wo immer du wohnst, rumhängst und den ganzen Tag wirklich nichts tust und immer frustrierter wirst und die Zeit läuft dir weg. Ja. Mach was, auch wenn es blöd ist, auch wenn es sehr anstrengend und schwierig ist. Du wirst hundertprozentig hinterher stolz auf dich sein, dass du es gemacht hast. Das ist ja auch mein Traum, dass ich einfach mal irgendwie fest normal arbeiten gehe und ganz normales Leben führe. Genau. Und ich finde gut bei dir, dass du auch weißt, was du willst. Das ist ja auch schon mal ein großer Pluspunkt. Wissen ja viele junge Leute auch nicht. Du weißt die Branche, in die du rein willst. So. Und mit dem Wissen und auch schon mit der Grunderfahrung musst du dich es durchbeißen, auch wenn das unbequem ist. Aber mach es. Ja? Okay. Alles Gute, toi, toi, toi. Kann ich schon mal mit einer Psychologin sprechen? Sehr gerne, wenn du das möchtest, können wir das gerne arrangieren. Dann legst du auf und Anja ruft dich nochmal an. Prima. Okay, tschüss. Danke. 0800 220 5050, unsere Nummer, unsere Telefonnummer, falls ihr auch gerne mit mir sprechen wollt. Und jetzt geht es weiter mit der Tanja. Und Tanja ist 32. Guten Morgen, Tanja. Ja, guten Morgen, Domian. Tanja, um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es darum, mein Cousin ist vor circa 6 Monaten wegen einem Haufen Hundekot erstochen worden. Wegen einem Haufen Hundekot erstochen worden? Genau. Ja. Erzähl mal. Ja, es ging darum, mein Cousin wohnt in einem 5- oder 6-Familienhaus und war mit manchen Mietparteien im Haus auch wohl befreundet. Jetzt wohnten die Tür an Tür, also je Etage 2 Personen, 2 Familien. Er wohnt in der ersten OG und der Nachbar, der Tür an Tür neben ihm wohnte, hatte einen Hund. Und der hatte eine Freundin, die wohnte wohl unten drunter. Und der Hund konnte immer im Haus hin und her rennen und nach draußen rennen, sodass die halt mit dem Hund nicht rausgehen mussten. Also durch den öffentlichen Hausflur konnte der Hund laufen? Genau. Und irgendwann kam der Nachbar meines Cousins und die Freundin von ihm, die unten drunter lebte, sich wohl zerstritten. Und der Hund hat dann wohl draußen immer vor der Tür gemacht. Und die Freundin, die unten drunter wohnte, hat dann den Kot im Gefrierbeutel von draußen vor der Tür weggemacht und oben zwischen der Tür meines Cousins und dem Nachbar im Hausflur gelegt. So nach dem Motto, hier, seht zu, dass der den Mist entsorgt bekommt. Und das war, galt natürlich dann dem Nachbarn. Genau. Mhm. Und mein Cousin hat den Nachbarn dann natürlich auch darauf angesprochen und hat ihm gesagt, er möchte bitte den Mist hier entsorgen, das würde sich ja wohl nicht gehören, etc. Mhm. Ja, der Nachbar hat sich das halt nicht bieten lassen und hat dann halt gesagt, ja, was hast du hier zu suchen und hast dich überhaupt nicht drum zu kümmern. Und dann ist das so eskaliert, dass mein Cousin dem Nachbar am Hals gegangen ist. Also es war jetzt letzte Woche auch eine Gerichtsverhandlung, die zweite. Vor Gericht hat der Täter halt ausgesagt, dass mein Cousin ihm an den Hals gegangen ist. Mhm. Er hat ihn weder gedrückt noch gewürgt und hat ihn dann in seine Wohnung gedrängt, also in dem Täter seine Wohnung gedrängt. Mhm. Der wohnte wohl in so einer WG. Ja, wie das dann halt war, genau, habe ich nicht verstanden. Auf jeden Fall ist es dazu gekommen, dass der Täter ein Messer griff und mein Cousin 5-mal von vorne gestochen hat und 1-mal von hinten in den Rücken. Was war das für ein Messer? Das war ein normales Küchenmesser, 14,5 cm lange. Und das lag da so zufällig rum? Ja, das haben wir noch nicht so ganz genau verstanden. Also laut Aussagen hat er vor Gericht 1000-mal widersprochen und hat sich selber irgendwie in irgendwelche Missgeschicke geredet, wo der Richter gesagt hat, das ist noch nicht ganz klar. Mhm. Jetzt ist Montag, kommenden Montag die nächste Gerichtsverhandlung und da kommt der Gerichtsmediziner und dann werden wir genaueres erfahren. Und dein Cousin war sofort tot? Ja, also der hat dann 5-mal von vorne in im Brustraum gestochen. 5-mal? Ja, also die sind dann wohl irgendwie auf dem Täter sein Bett gelandet. Mein Cousin lag oben drauf und dann hat er das Messer gegriffen, hat dann 5-mal im Brustkorb gestochen und 1-mal von hinten ins Kreuz. Wo ich da aber auch sagen muss, ich kann die Handlung nicht verstehen. Wenn mein Cousin auf ihn drauf liegt, wie will man dann 5-mal von vorne zustechen und 1-mal von hinten? Ja, vor allen Dingen 5-mal. Wenn es eine Notwehrsituation war, warum muss man 5-mal stechen und dann auch noch 1-mal von hinten? Ja. Das dann ist ja wie ein hat der Täter meinen Cousin halt von sich runtergeschubst, dann ist er hingefallen, dann hat der Täter sich aufs Bett gestellt und hat ihm gesagt, verschwinde aus meiner Wohnung, sonst tritt ich dir, Entschuldigung, aber in die Fresse. So hat er das ausgesagt und mein Cousin ist dann mit den 6 Stichen im Oberkörper, hat er versucht, aus die Wohnung rauszukommen und ist dann im Prinzip vor der Haustür zusammengebrochen. Und auch da gestorben? Und auch da gestorben, genau. Mein Gott, mein Gott. Mein Gott, mein Gott. Ja. Mein Gott, was es alles gibt. Also das, was mich jetzt mehr ärgert, also das ist schon schlimm genug, klar, aber das, was mich jetzt einfach ärgert, ist, dass der Täter plädiert auf Totschlag und nicht auf Mord. Und das ist für mich so mehr das Schlimme, dass, also ich kann den Zusammenhang nicht verstehen. Aber noch ist die Gerichtsverhandlung ja nicht abgeschlossen. Genau. Das heißt, da kann ja noch einiges sich vielleicht auch verändern. Ich hoffe. Wie war dein Verhältnis zu deinem Cousin? Ja, so eigentlich recht gut. Ich meine, wir haben uns nicht ganz so oft gesehen. Wenn Geburtstage waren, haben wir uns gesehen. Mhm. Dann gibt es in Emstetten, Havixbeck, da den Kreis Steinfurt, gab es mal einmal im Jahr so ein Bettenrennen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mhm. Da hat man sich gesehen oder zu Weihnachten. Also ein übliches verwandtschaftliches Verhältnis, weder schlecht noch besonders eng. War alles. Ja. Wie alt ist er geworden? 42. Er hat eine schwangere Frau hinterlassen. Das auch noch. Und ein Kind, ja. Ich habe es gerade ganz am Anfang nicht so verstanden, wie du es gesagt hast. Wie war denn das Verhältnis zwischen ihm und diesem Täter früher gewesen? Das waren ja Nachbarn auf einer Etage. Also die haben sich mit mehreren Mietparteien wohl recht gut verstanden da im Haus. So auch mit dem Täter? Ja, genau, vorher auch. Und so wie das bei Gericht jetzt wohl rauskam, also er ist dann wohl auch getestet worden auf Drogen oder Alkohol. Mhm. Der Täter, aber da ist nichts festgestellt worden. Ist er denn vorher schon mal auffällig geworden durch irgendwelche Gewalttätigkeiten, der Täter? Ja, Drogenhandel und Alkohol, klar. Ach so. So die üblichen Dinge halt. Nichts Besonderes. Wie schrecklich. Und die Frau ist schwanger? Ja, die Freundin meines Cousins, die ist schwanger. Die Freundin, ja. Wie, hast du mit der Freundin jetzt danach öfters mal gesprochen? Nein, gar nicht. Gar nicht. Mhm. Kennst du sie gar nicht näher? Nein, kenne ich nicht näher. Ach so. Das heißt, du kannst da also tröstend gar nicht zur Seite stehen, weil ihr euch nicht großartig gekannt habt. Was für ein furchtbarer Vorfall. Ja, wegen nichts. Ja, wegen einem Haufen Hundekot. Wegen einem Haufen Hundekot, ja. Da muss man sich mal überlegen, zu was die Menschen heutzutage alles fähig sind. Ja, aber es ist wieder so ein Beispiel dafür, dass man es eben niemals zu einer körperlichen Gewalttätigkeit eskalieren lassen darf. Ja. Er hat ja auch was getan, dein Cousin. Ja. Ja. Er hätte ja auch sagen können, pass auf, mach es weg, und hätte sich zurückziehen können. Aber er hat sich vielleicht ja auch wieder provozieren lassen, ja, und es kam ja zum Handgemenge. Ja. Da hätte schon viel früher die Bremse gezogen werden müssen, ja, also und irgendeine andere Lösung gefunden werden müssen, ja, für die Misere mit dem Hundekot. Wollen wir hoffen, dass es ein gerechtes Urteil wird? Ja, das, ne, ist... Wollen das wir es so auch mal ausdrücken? Genau, das ist mein Wunsch eigentlich. Mhm. Weil ich sag mal, wenn er jetzt auf Totschlag verklagt wird, ja, dann kriegt er, weiß ich nicht, ein Drittel seiner eigentlichen Strafe. Lass es vielleicht, weiß ich, ich kenne mich damit jetzt auch nicht so aus, lass ihn vielleicht 5 oder 8 Jahre kriegen, dann fühlt er sich gut, dann kommt er nach 2 Jahren wieder raus. Mhm. Gibt es denn sonst, also wenn ihr Vetter und Cousin, Cousine ersten Grades seid? Ja. Dann, das heißt, eure Elternteile sind miteinander Geschwister? Ne? So müsste es sein. Also nein, mein Cousin besteht aus der Tante, also aus der Schwester meiner Mutter, aus dem Bruder meiner Mutter. So. Gibt es von der älteren Generation noch Leute, mit denen du Kontakt hast und die das ja, jetzt auch mit... Ja, mit dem Rest der Familie habe ich ganz engen Kontakt. Das heißt, die sind wahrscheinlich auch alle entsetzt. Ja, natürlich. Natürlich. Also die können es auch überhaupt nicht verstehen. Wir telefonieren regelmäßig. Jetzt Montag ist die 3. Gerichtsverhandlung von 5. Ja, also sprechen wir gemeinsam die Hoffnung aus, dass es ein gerechtes Urteil geben wird. Mhm. Genau. Ich hoffe. Alles Gute, Tanja. Ja, danke, Domian. Ich wollte dich dann aber noch fragen, ob es möglich wäre, dass du mir ein Autogramm zukommen lässt. Sehr gerne. Dann legst du auf und wir melden uns nochmal wegen deiner Anschrift. Okay. Alles Gute von Herzen. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, morgen ist Themennacht und morgen heißt unser Thema, wie sage ich es meinen Eltern? Zum Beispiel, dass ich mein Studium abgebrochen habe. Zum Beispiel, dass ich todkrank bin. Oder dass meine Freundin eine Hure ist. Oder dass ich komplett pleite bin. Oder dass ich auswandern will. Wenn ihr vor diesem Problem steht oder vielleicht mal gestanden habt, wie sage ich es meinen Eltern, dann könnten wir morgen miteinander telefonieren und sprechen, wenn ihr das gerne möchtet. Wie sage ich es meinen Eltern? Das ist unser Thema morgen. Wenn ihr gerne mitmachen wollt, dann meldet euch per Mail rund um die Uhr oder morgen ab 0 Uhr. 0 Uhr oder halt auch während der Sendung. Gibt es etwas, was ihr mit euch herumtragt, was für euch schon ein schwieriges Problem ist und ihr euch nicht traut oder ihr nicht wisst, wie ihr das euren Eltern sagt? Das ist das Thema. Wie sage ich es meinen Eltern? Unser Thema morgen. So. Jetzt bin ich verbunden mit Silke 33 und Patrick 36. Hallo ihr beiden. Hallo, grüß dich. Hallo, Silke, ich höre dich aber ganz, ganz verschwommen. Du musst mal irgendwie näher, viel näher an den Hörer gehen. Ja, ist es so besser? So ist es viel besser. Kann ich mit euch beiden gleichzeitig sprechen oder musst du den Hörer hin und her reichen? Dann müsste ich den Hörer hin und her reichen. Okay, fangen wir erstmal mit dir an. Ja. Weswegen habt ihr angerufen, Silke? Ja, oder du? Es geht um das Thema Gangstalking. Das Problem ist... Ich habe nicht verstanden. Was geht's? Es geht um Gangstalking. Das normale Stalking kennst du? Ja. Okay, ja, also Gangstalking? Ja, genau. Was ist das? Also ich versuche es dir zu erklären. Bitte. Ist ein bisschen schwierig. Ja. Also, Stalking, die normale Form kennst du, man wird von einer Person gestalkt und man kennt die Person. Also man wird belästigt und Person stellt einem nach und so weiter. Genau. Mhm. Und Gangstalking wird durch mehrere Personen ausgeführt, allerdings man kennt die Person nicht. Mhm. Ist das ein ganz neues Phänomen? Ja, das ist ein sehr neues Phänomen. Was heißt eigentlich so neu ist es nicht? Es ist seit 2001 häufen sich hier die Fälle in Deutschland. Also da ist eine Gruppe von Menschen, die einen anderen massiv belästigt. Ja, also permanentes Nachstellen, vorm Haus stehen, Telefonterror. Ich gehe davon aus, dass du betroffen bist. Ganz genau. Ich mache diese ganze Geschichte jetzt seit 5 Jahren mit. Wer ist Patrick, den ich gerade vor... Patrick ist mein Mann. Ist dein Mann. Das heißt, also es betrifft euch beide. Es betrifft uns beide, nur ich muss dazu sagen, mein Mann ist von seiner Art her etwas anders. Da dem geht das eigentlich relativ, entschuldige den Ausdruck, am Arsch vorbei. Mhm. Bei mir ist es so, mich belastet das Ganze doch schon sehr. Entschuldige, sag bitte nochmal, seit wann ist das, du hast es gerade gesagt? Seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren? Ja. Seit 5 Jahren. Wie viele Leute sind das, die euch belästigen? So, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, bin ich jetzt ganz ehrlich. Und ich sage dir auch so, wie es ist. Ich weiß, es hört sich total verrückt an. Nur Tatsache ist, wenn man sich mal im Internet, ich weiß nicht, ob ich es hier sagen darf jetzt, weil es ist ja irgendwie wegen Werbung oder so, aber im Internet findet man doch, wenn man den Begriff Gangstalking eingibt, findet man doch sehr viel darüber und auch über die Methodik, die man also an Menschen da so ausführt. Okay, lass uns mal nicht über die Theorie sprechen, lass uns über dich sprechen. Also du musst doch ungefähr wissen, also begegnest du diesen Menschen auch auf der Straße? Ja, also es ist, du musst dir das so vorstellen, also wir fahren, ich, mein Mann ist im Fernverkehr tätig, ich fahre immer mit. Also zuerst taucht dann mal einer auf, dann wird sich umgedreht. Was ein Schulterblick ist, das weiß ich. Nur da ist es dann so, dass sich dann des Öfteren umgedreht wird. Manchmal sitzt man dann auch zu zweit drin. Dann dreht sich auch der Beifahrer schon mal so des Öfteren um. Verstehe ich jetzt nicht. Wer dreht sich da wo um? Also ihr sitzt im LKW und wer dreht sich dann um? Da fährt jemand vorbei und dreht sich um oder wie? Ja, also ja, aber kein Schulterblick, so wie man es normal kennt, so dass man sich umdreht, sondern es ist mehrfach. Also man dreht sich mehrfach danach um, nach uns. Okay. So, auf der Straße ist das? Ja, auf der Straße, genau. Was ist zum Beispiel, wenn du aus deinem Haus oder deiner Wohnung kommst? Stehen da auch Leute? Also ich habe es bei mir jetzt zu Hause beobachtet, dass sie dann in der Nähe unseres Hauses standen und also beobachteten das Haus. Wie viele stehen denn dann da zum Beispiel? Also da waren es 1 bis 2. Und die stehen einfach nur und gucken dich an? Ja, die stehen da und beobachten halt. Die sagen aber nicht zu dir? Nein, ich habe versucht, mal mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Entweder kommen Reaktionen, dass mir der Vogel gezeigt wird. Oder ich werde also richtig derbe angegrinst, oder aber man setzt sich, oder man setzt, ja, man haut ab eigentlich. Ne? So. Außer dass die da irgendwie stehen und dich angucken, in welcher Weise belästigen die dich noch? Gut, im Auto hast du gerade noch gesagt, wo noch? Telefonterror. Was machen die am Telefon? Also ich habe 8-mal meine Telefonnummer wechseln, eine geheime Nummer, die dann wohl doch nicht so geheim war. Wo dann also mitten in der Nacht permanent das Telefon ging, wo auch dann, da hat die Polizei dann auch mal Ermittlungen aufgenommen. Wenn du da rangehst, was sagen die denn? Was sagen die? Gar nichts. Entweder wird reingestimmt, wird gelacht oder es klingelt nur, ich heb ab und es ist keiner dran. Was gibt es noch außer diesen Sachen? Ja, dann zum Beispiel, wenn wir auf irgendwelchen Parkplätzen stehen, dauert es nicht lange, dann tauchen die da auf. Das heißt, ihr entfernt euch viele, vielleicht 100 Kilometer von eurem Heimatort. Ja. Und dann steht ihr auf einem Parkplatz und dann tauchen plötzlich Menschen auf, die euch angucken. Ja, die tauchen da urplötzlich auf. Ich weiß, wie bekloppt sich das anhört, aber es ist Tatsache. Es ist wirklich Tatsache. Und das ist wirklich absurd. Das heißt, da würden Menschen ihre Zeit und ihr Geld damit vertun, euch hinterher zu fahren und euch nur anzugucken auf dem Parkplatz. Ja, mehr machen sie nicht. Gut, ich habe Aktionen hinter mir. Ich bin mit einer Zigarettenkippe angeschossen worden. Dann das eine Mal fuhr ein PKW so nah an mir vorbei. An dem Tag hat es geregnet. Ich war pitschnass bis auf die Haut. Mhm. Okay, jetzt machen wir hier mal einen kurzen Schnitt, Silke. Und du gibst mir netterweise mal den Patrick und wir beide unterhalten uns gleich weiter. Ja, einen Moment. Dankeschön. Ja, Patrick. Hallo Patrick, schön, dich kennenzulernen. Hi. Du hast jetzt gehört, was deine... Seid ihr verheiratet, deine Frau? Ja, genau. Was deine Frau mir gerade erzählt hat. Ich kann das gar nicht so wirklich glauben. So ging es mir die ersten 2 Jahre auch. Da habe ich dann zu meiner Frau gesagt, tu mir einen Gefallen, geh mal zum Psychiater hin. Mhm. Und nach 2 Jahren, da habe ich gesagt, so verrückt kann man gar nicht sein. Und habe mir dann auch die Mühe gemacht, was ich vielleicht auch schon viel eher hätte machen sollen. Ja. Und habe dann halt einfach mal auch drauf geachtet. Das heißt, du siehst diese Menschen auch? Ja, genau, richtig. Das sind Männer oder Frauen? Unterschiedlich. Also gemischt sogar. Also es ist, ich sag mal so, ab 20 bis ins hohe Alter teilweise. Ach. Und wir haben... auch mal versucht, dahinter zu kommen. Also wir haben uns mal mit jemandem auch in Kontakt gesetzt und so eine Organisation halt und... erzähl weiter. Ja, und die gehen halt davon aus, dass irgendwie Sachen irgendwie wie Wetten oder so im Internet laufen. Und da haben haben wir mal versucht nachzugoogeln, so ungefähr wie Menschenjagd halt, also Leute psychisch so fertig zu machen, bis sie sich das Leben nehmen und so. Es hat auch schon welche gegeben, die das auch gemacht haben, die haben sich das Leben genommen, weil sie halt keinen Ausweg mehr wussten. Das ist ja verrückt. Ich hatte jetzt gleich im ersten Moment so gedacht, das ist vielleicht wirklich eine Wahnvorstellung irgendwie. Ja. Aber du bestätigst das ja jetzt auch. Ja, genau. Ich habe selber auch die ersten 2 Jahre habe ich so dermaßen daran gezweifelt, weil ich eigentlich sehr realistisch bin sage mir, okay, mein Gott, lasse doch. Für mich sind sie halt einfach nur Spinner. Ja, wenn man die komplett ignoriert, was dann? Dann werden sie halt so, dass sie dann so nah wie möglich vor dem LKW herfahren und mittlerweile habe ich mir dann auch schon angewöhnt, ich denke, lass den LKW doch einfach mal rollen. Sie werden schon dann wieder aufs Gas gehen, was sie dann auch tun, weil das ich klar bin. Aber was für eine Motivation sollten wildfremde Menschen, du gehst davon aus, dass das Wildfremde sind. Richtig, es müssen Wildfremde sein, weil ich kenne sie nicht und meine Frau kennt sie auch. Wenn die euch, das Verrückteste ist ja, dass die euch dann unter Umständen hunderte von Kilometern folgen. Hatten wir auch schon mal. Also ja, nicht direkt so, das ist dann eher so, moderne Kommunikation per Handy oder was, dann wird irgendjemand angerufen oder so. Und ihr habt euch im Netz schlau gemacht, dass es tatsächlich solche Gruppierungen gibt, die sowas machen. Die sowas machen, ich weiß nicht, ob die dafür bezahlt werden oder weiß der Geier, was die dafür kriegen oder ob sie es aus lauter Lust und Langeweile machen, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil so durchgeknallt kann keiner sein. Ja, aber von wem sollten die bezahlt werden? Aus welchem Interesse heraus? Ihr seid ganz normale Bürger. Ja, richtig. Oder habt ihr irgendeinen Feind, von dem du, dem du zutrauen würdest, dass der solche Leute euch auf euch hetzt? Nein, genau das ist das. Nun haben wir ja seit einiger Zeit ein neues Stalking-Gesetz. Habt ihr euch denn mit der Polizei mal beraten, ob das für diese Fälle auch greift? Ja, haben wir. Teils, weil diese Sache, die ist ganz grenzwertig. Mhm. Also es ist nicht ganz legal, es ist aber auch nicht verboten. Also habt ihr mit dem Weißen Ring mal Kontakt gehabt? Haben wir, ach um Gottes Willen. Habt ihr auch? Das war auch ein Schuss im Ofen. Das war dann so, ja, erst hieß es, ja, wir kennen dieses Thema. Mhm. Und dann kam jemand und der hatte absolut keine Ahnung davon. Ist sicher eine Ausnahme, weil ich halte große Stücke auf dem Weißen Ring. Die, was ich an Rückmeldungen bekommen habe in all den Jahren, die haben tolle Arbeit geleistet, die Leute. Ja, das glaube ich auch. Mhm. Es mag sein. Nur, ich sag mal, wenn wir uns mit den Leuten in Verbindung setzen und die sagen uns und bestätigen uns, ja, wir kennen dieses Thema. Mhm. Aber uns dann jemanden nach Hause schicken, der keine Ahnung davon hat. Okay, da kann ich jetzt nicht weiter zu sagen. Ich will mal Folgendes vorschlagen, Patrick. Ja. Wir haben ja ein sehr aufmerksames Publikum. Ja. Ich würde gerne mal jetzt hier in die Kamera und das Mikrofon einfragen, wer dieses Phänomen irgendwie kennt und Erfahrungen hat und vielleicht auch Lösungsvorschläge eventuell hätte, der möge uns mailen. Das wäre natürlich. Ne, das wäre vielleicht jetzt, das ist so, so obskur, dass ich da gar nicht weiß, wenn du schon mit Polizei im Weißer Ring nicht weitergekommen bist. Vielleicht kriegen wir da ein paar Impulse von außen. Ja, wir waren auch direkt bei der Staatsanwaltschaft und da wurde uns dann knallhart vor den Kopf gesagt, es tut mir leid, Sie machen das zwar 5 Jahre jetzt mit, aber Sie müssen noch eine Woche warten, bis mein Kollege aus dem Urlaub kommt. Ich habe da jetzt keine Zeit für und auch keine Lust für. Mhm. Das mussten wir uns auch anhören. Mhm. Nun gut, also umso wichtiger wären vielleicht Hinweise von Seiten des Publikums. Ja, das wäre natürlich mal sehr gut. Ja, ich fände es auch sehr interessant, mal vielleicht von anderen zu hören, ob es das gibt und wie es das gibt und welche Erfahrungen und vor allen Dingen, wie ihr euch dagegen zur Wehr gesetzt habt oder vielleicht gibt es doch Ansätze von Seiten der Polizei, die wir jetzt auch noch gar nicht so kennen. Ich würde gerne so verbleiben, Patrick. Vielleicht können wir ja zu einem späteren Zeitpunkt nochmal telefonieren. Ja. Nach dem Motto, was ist draus geworden und welche Reaktionen sind gekommen? Ja, das wäre natürlich optimal. Gut, dann grüßt du sehr herzlich die Silke von mir. Ja, mache ich. Und ich verabschiede mich und ihr werdet dann von uns hören, wenn wir Informationen bekommen haben. Ja, ist okay. Alles klar, danke. Alles Gute euch beiden. Ja, tschüss. Auch so, ne? Dankeschön, tschüss. Und schon geht es weiter mit Barbara. Barbara ist 53. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Barbara. So, und was geht's denn bei dir? Ja, ich habe also ein total privates Eheproblem. Und ich denke mal, dass das jetzt so überhaupt nicht mehr funktionieren wird. Ich habe noch mal alles gegeben, aber da kommt von der Seite meines Mannes nichts. Wie lange bist du denn mit deinem Mann verheiratet? 17 Jahre. 17 Jahre, habt ihr Kinder? Ich habe 2 mit in die Ehe gebracht. Ich denke mal, ein Grund war das auch, weil er wollte unbedingt noch, dass wir eins bekommen. Aber das hat nicht mehr geklappt. Was ist denn jetzt euer Hauptproblem? Das Hauptproblem ist, dass ich seit Juni weiß, dass mein Mann sich für Transsexuelle interessiert. Woher weißt du das? Weil er sich sehr merkwürdig verhält oder verhalten hat. Auch immer irgendwo sehr geheimnisvoll. Und ich durfte nie an Computer und ich durfte nicht mal Fragen stellen, irgendwelche Fachbegriffe, weil ich habe keine Ahnung vom Computer. Und das war mir dann alles doch sehr merkwürdig. Und dann habe ich einfach mal geschaut, weil irgendwie muss die Sache eine Ursache haben, dass er so sehr komisch drauf ist. Also mittlerweile, der hat seine ganze Persönlichkeit verändert. Was heißt denn komisch drauf? Wie hat sich das denn gezeigt bei ihm, dass er komisch drauf ist? Naja gut, also wir schlafen so gut wie nicht mehr zusammen. Er hat überhaupt kein sexuelles Interesse an mir. Ich bin völlig unattraktiv für ihn. Wie lange schon? Also extrem ist es jetzt seit plus minus 2 Jahren. Jetzt aber nochmal auf die Spur, dass er sich für transsexuelle Menschen interessiert. Erzähl's mir mal, wie du darauf dann im Einzelnen gekommen bist. Ja, ich habe am Computer rumgewühlt. Also doch, obwohl du dich gar nicht so auskennst. Ja, einfach so. Und was hast du da entdeckt? Und da ist irgendwie ein Fenster aufgegangen mit jeder Menge Stichworten. Kann ja auch ein Zufall sein. Ja, aber so 20 Stichworte in einer Reihe, die ein Thema betreffen. Hast du ihn denn konfrontiert mit der? Ja. Achso, und was hat er gesagt? Ach, das wäre halt zufällig gewesen und das hätte ihn mal interessiert und das wäre noch zufällig drin gewesen und das hätte überhaupt nichts zu sagen. Also du bist nicht weitergekommen. Sehr böse und also wirklich daneben, hat auch das Haus verlassen und ich habe ihn jetzt im Laufe der Zeit noch mehrfach daraufhin angesprochen, ganz vorsichtig auch und dann läuft er mir immer davon, also... Ja, bist du denn wieder zurück in euer eheliche Wohnung? Oder? Ja, ich pendel. Er hat mich ja rausgeschmissen und ich habe mir auch Wohnung gesucht. Ja. Und er bezahlt das auch alles, weil ich nicht viel Geld verdiene. Ja. Und die Kinder, die sind mittlerweile so weit, dass sie die aus dem erwachsen. Haus... Die sind aus dem Haus raus. Jetzt sind die erwachsen, ja. Und die glauben das nicht. Also das heißt, mein Sohn weiß es nicht. Der hat selbst seine Probleme. Und den will ich damit jetzt auch nicht wirklich belasten. Ich glaube, das ist unklug. So wie du mir das jetzt schilderst, ist es ja eigentlich fast egal, ob er sich nun für Transsexuelle oder für wen auch immer interessiert. Für mich klingt es so, als wäre diese Ehe völlig zerstört. Ich kann es aber nicht nachvollziehen. Also ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Tja, aber das ist manchmal so, dass eine Ehe oder eine Liebe vergeht. Einfach vergeht, ohne dass jemand Schuld daran trägt. Ja, aber er tut eigentlich immer noch so. Also er hat eine Maske auf und ist total überschwänglich auch manchmal und lieb und will, dass ich die Wohnung wieder aufgebe und dass ich zurückkomme. Was möchtest du denn gerne? Ich würde schon zurückkommen, aber ich will eine ganz normale Ehe führen. Das heißt, deine Gefühle sind für ihn... Ja klar, eigentlich schon, aber er ist sowas von schwierig und er ist auch tätlich schon geworden gegen mich. Ach, das auch schon? Was hat er da genau gemacht? Auch getreten und Treppe runtergestoßen. Das ist ja nun keine Kleinigkeit. Nee. Das ist ja schon sehr schlimm. Das ist ja sehr schlimm. Da ging es halt um das Thema Transsexualität und was ich mir einbilden würde und überhaupt. So ein Blödsinn, aber er winkt mit sich, er sitzt zwischen zwei Stühlen, man merkt es ihm an. Hast du denn die Vermutung, dass er selbst transsexuell ist oder dass er sich für transsexuelle Menschen interessiert? Nee, ich meine, also im Internet gibt es da so ein Wort, nennt sich Transenlover. Habe ich aber auch erst gefunden, weil er, glaube ich, in auch solchen Foren was geschrieben hat. Aber ein bisschen kennst du dich ja doch schon aus, ne, mit Computer. Ja, jetzt schon, seit Juni. Ach so, du meinst, dass er Lover, also der Geliebte einer von Transsexuellen. Er sucht solche Leute, und er chattet und Webcam und was es da alles gibt. Ja, aber hast du ihm denn die alles entscheidende und immer wichtige Grundfrage gestellt, was er für dich noch empfindet? Er antwortet nicht. Ja, das ist dann ja eine Antwort. Das ist er ja dann antwortet mir nicht, er dreht sich dann weg. Ich würde mir immer irgendwelche Dinge ausdenken, was jetzt aber wirklich Blödsinn ist. Weil ich rufe jetzt auch nicht mal eben so an, wenn ich mir jetzt nicht sicher wäre. Ja. Denn ich habe so viel Material mittlerweile gefunden. Und er steht nicht dazu. Würde er denn zu einer Eheberatung mit dir gehen? Haben wir schon mal probiert, aber er findet das blöd. Und er war auch mit dem Psychologen irgendwo nicht einverstanden und das würde ich gar nicht. Der Typ hat dich die Treppe runtergeschmissen. Er hat mich gestoßen, ja. Okay. Er gibt dir keine Antwort, wenn du ihn fragst, was er für dich empfindet oder ob er dich noch liebt. Ja. Er hat offensichtlich andere Sexsachen am Laufen, was auch immer das sein mag. Ihr habt keine Sexualität mehr miteinander. Äußerst wenig. Ja. Naja, du hast es gerade dann komme ich und er versucht dann schon noch irgendwo seine Pflicht zu erfüllen. Ja, aber man merkt, er schiebt mich gerne weg und dann hat er Kopfschmerzen und dann muss er ja gleich mit dem Hund und jetzt möchte er aber noch den Film zu Ende sehen. Also total albern eigentlich. Er hält mich auf die Schanz, er will nicht. Aber alles, was du kein Sex mit mir. So, aber alles, was du mir erzählst, geht doch nur wirklich eindeutig in die Richtung weg von diesem Mann. Gibt es diese Wohnung noch? Ja, ich habe meine Wohnung noch. Ja. Ich habe mich noch nicht getraut, weil alles so, weil vor allen Dingen ein klärendes Gespräch und er steht dazu, dann weiß ich, okay, es ist dann eben so. Aber er hangelt sich so rum, dass ich zu Hause bin. Ja, vielleicht, der wird ja wahrscheinlich auch völlig indifferent in sich sein. Ja, ist er auch. Und so. Es wird schlimmer, es wird immer schlimmer. Ja, aber das dürftest du ja nicht mit. Schon fast an Schizophrenie. Ja, aber das dürftest du doch nicht mitmachen. Ich bin so am Ende. Das dürftest du nicht mehr. Du, ich höre es ja. Ich höre das wirklich, dass du sehr mit den Nerven runter bist. Ja, bin und du baggerst da rum und versuchst und kriegst überhaupt keine vernünftige Antwort. Dann musst du die Fakten schaffen, indem du gehst. Was vielleicht in einem halben Jahr wird, das sei dahingestellt, dann soll er eine Initiative ergreifen. Aber das ist doch schon mal Gold wert, dass du eine Wohnung hast und er sogar das Finanzielle auch noch dir beisteht. Ja gut, aber das kann sein, dass er das dann abdreht, weil er will ja, dass ich zu Hause, also im Haus wohne. Okay, dann muss es so organisiert sein, dass du finanziell also nicht da in seiner Klammer bist. Doch, aber das kann ich nicht. Ich habe nur einen Stundenjob. Ich verdiene 240 Euro. Gut, ist er denn berufstätig? Ja. Gut, dann muss er für dich sorgen. Gibt es ja gesetzliche Regelungen. Ja, aber ich hoffe trotzdem nicht, dass es auf eine Scheidung hinausläuft. Das weiß ich nicht. Weil dann bekomme ich nur noch ein Jahr Unterstützung und weiß dann nicht, wo ich bleibe. Das ist ja dann auch ein finanzielles Problem. Aber weißt du, Barbara, dieses sind jetzt so Detailfragen. Wenn er jetzt nicht zu einer Eheberatung geht, und ich glaube, dass in dem Fall bringt das auch gar nicht mehr viel, solltest du dich schlau machen, was für Rechte du hast, wie du vorgehen solltest, dass du zumindest finanziell da nicht in große existenzielle Ängste geraten solltest. Wo und wie du das machen könntest, dafür würde ich dir gerne gleich meine Psychologin geben noch, die dir ein paar Adressen an die Hand reicht. Ja. Aber was die große Linie anbelangt, finde ich, dass du da raus musst, weil du dich schadest. Du schadest. Ich laufe nur noch rum wie Leiden Christi, Augenringe. Ja. Ich kann aber auch nicht schlafen, nur mit Medikamenten kann ich noch schlafen. So. Und das ist ja keine Lösung. Irgendwie ist das keine Lösung und es gibt kein Gespräch. Er sagt immer ein ganz normales Streitgespräch oder um die Fakten mal zu klären, wie, wo, was. Gut, aber pass mal auf, das muss man dann ja auch irgendwann zur Kenntnis nehmen. Ja, pass mal auf, da muss man das ja auch irgendwann zur Kenntnis nehmen. Wenn jemand nichts sagt und wenn jemand nur aus dem Weg geht, da ist das zwar relativ, oder was heißt relativ, sehr bescheuert und entspricht nicht dem, was man eigentlich einer Frau, mit der man 17 Jahre zusammen war, wie man sich da verhalten sollte. Da muss man daraus aber eine Konsequenz ziehen. Das heißt, du musst eine Konsequenz ziehen. Ja, und sagen, das jetzt sagst du so. Was meinst du, wie ich dastehe, auch vor meinen Kindern? Also meine Tochter, die glaubt das nicht. Die sagt, Mama, du spinnst. Ja. Das ist so ein konservativer Mensch. Barbara, es geht überhaupt gar nicht mehr, ob der mit Transsexuellen oder nicht mit Transsexuellen. Es geht darum, dass eure Beziehung blutleer geworden ist. Und dass diese Beziehung dir nicht mehr gut tut, sondern nur noch schadet. Das heißt, da ist der allerklügste Schritt, halt sich von dieser Beziehung zu entfernen. So, jetzt wirst du von meiner Psychologin nochmal angerufen. Grundsätzlich könnt ihr gerne auch nochmal weitersprechen und auch du kriegst noch Informationstelefonnummern von uns an die Hand. Ja, danke. Ich wünsche dir alles Gute und viel Kraft. Danke. Alles Gute, Barbara. Auf Wiederhören. Tschüss. Nils, 21, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Nils, was geht's bei dir? Es geht um Schmerzen. Und zwar um Schmerzen, Gesichtsschmerzen, genau gesagt. Gesichtsschmerzen? Genau, also im Gesicht. Ja. Ich beschreibe das am besten als Augenschmerzen, wobei man sagen muss, dass die Augen völlig in Ordnung sind, im Prinzip perfekt. Und die Schmerzen, es ist ein ziehender Schmerz, also sie ziehen von der Kieferhöhle, vom Kiefer in die Augen. So könnte ich es am besten beschreiben. Und es hört sich jetzt vielleicht nicht so spektakulär an, aber es ist die Hölle. Das heißt, du leidest unter diesen Schmerzen? Ja, genau. Ich gehe mal davon aus, dass du medizinisch schon eine ganze Menge gemacht hast. Ja, im Prinzip alles. Also ich wüsste nicht, was ich noch nicht gemacht habe. Also du warst bei allen möglichen Ärzten, du bist untersucht worden. Ja, genau. Also, das hat ungefähr vor 8 Jahren angefangen. Und dann wurde organisch erstmal natürlich alles ausgeschlossen. MRT, CT, Neurologe, Augenarzt, also alles. Und nichts mehr rumgekommen. Und irgendwann wurde es dann als psychosomatisch abgestempelt oder psychisch. Was aber im Prinzip ich als schwachsinnig empfinde. Vor 8 Jahren? Da warst du 13. Ja, genau. Da fing es an. Ja. Das fast. Nochmal zu den Schmerzen. Also sind die Bereiche unter den Augen? Ja. Und die Schmerzen ziehen zu den Augen hoch? Ja, genau, also ich nehme sie auch, durch die Augen würde ich sagen, nehme ich sie einfach wahr. Dadurch halte ich sie aus. Also. Ziehen die Schmerzen auch bis in die Stirn? Nein. Nein. Gehen die Schmerzen auch nach unten in den Unterkiefer? Nein, eigentlich nicht. Und auch nicht rechts und links zu den Ohren hin? Nein, auch nicht. Also sie beschränken sich auf den Augenbereich. Genau. Also mittlerweile habe ich komplette Verkrampfung im Gesicht und auch Ohrenschmerzen mittlerweile, einfach durch das Aushalten vom Schmerz. Also diese Schmerzen sind permanent da? Ja, sind permanent. Also sind von morgens bis abends. Das ist jetzt nicht wie eine Migräne, wo es attackenartig Merkst du Unterschiede in bestimmten, dass du beispielsweise in der Stresssituation stärkere Schmerzen hast oder dass es nachts weniger schlimm ist? Machst du Beobachtungen? Ja, natürlich. Ich vergleiche, seitdem das angefangen hat, permanent jede Situation, die es gibt, ist ja natürlich. Und es gibt keinen Zusammenhang. Also ich habe immer wieder gedacht, wenn ich vielleicht viel schlafe, ist es wenig oder schlimm. Oder wenn ich wenig schlafe, also solche Sachen. Man stellt natürlich irgendwelche Theorien auf. Sind die Schmerzen in den letzten Jahren schlimmer geworden? Ein wenig, ja, auf jeden Fall. Also die Kurve ist auf jeden Fall immer nach oben gegangen, also auf jeden Fall ist es nicht besser geworden. Allerdings war es vor 8 Jahren auch schon nicht viel besser. Also die Verspannungen sind halt einfach wahnsinnig und die kommen noch dazu. Die werden halt jeden Monat, jede Woche, jeden Tag noch stärker. Du bist im Moment in keiner medizinischen Behandlung? Doch bin ich. Ich habe einen Schmerztherapeuten. Ah ja, du hast einen Schmerztherapeuten. Ja. Und der ist auch ratlos? Ja. Woher es kommt zumindest? Ja, im Prinzip sind eigentlich alle ratlos. Was macht er denn? Was macht dieser Schmerztherapeut mit dir? Im Moment wird medikamentös einfach wieder was Neues ausprobiert. Du nimmst Sachen ein? Ja, genau. Das sind neuropathische Schmerzmittel, einfach um die Nerven zu beruhigen. Die bringen aber auch nicht wirklich was. Also ist der Schmerztherapeut ein Neurologe? Ja, ein Neurologe und Psychologe. Ah, ja. Das ist eine Frau, Neurologin und Psychologin. Mhm. Und ist auch wirklich sehr, sehr gut. Und das heißt, diese eventuelle Komponente der Psychosomatik hat diese Frau schon durchaus im Blick. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Also, und es ist auch so, dass sie eigentlich sofort gesagt hat, dass es nicht psychisch sein kann. Mhm. Natürlich sind es psychische Folgen, die waren schon nach einer Woche da. Ja, das glaube ich. Damals, als das angefangen hat, als du 13 warst, ja. War da irgendwas Besonderes in deinem Leben? Wenn man psychisch was interpretieren will, dann findet man definitiv immer was. Also, was war denn da? Es war viel Stress mit meinem Bruder zum Beispiel oder auch Jahre davor Trennung der Eltern, wobei das ja auch nichts Besonderes ist. Ja, das kann schon schlimm sein. Sachen. Mhm. Also die Mutter, meine Mutter hatte Tinnitus und es war halt unklar, ob sie eventuell taub wird, solche Sachen. Mhm. Allerdings war auch ein Sportunfall in der Zeit in der Nackenwirbelsäule, also Nacken und... Also du hast über all diese Dinge, das höre ich schon, sehr viel nachgedacht, ne? Und wahrscheinlich hat man dir diese Fragen schon sehr oft gestellt von Seiten der Ärzte oder Therapeuten. Ja. Wie lebst du? Du bist erst 21, wie lebst du so heute? Hast du, also fangen wir mal mit dem Beruf an. Was machst du beruflich? Nichts. Nichts. Ich habe das Abitur zweimal abgebrochen, ja. Weil ich einfach nicht mehr konnte. Also wegen der Schmerzen? Ja, also das war in der 10. Klasse schon. Ja, und hängst du zu Hause rum? Ja, also es kommt noch nicht mal Langeweile oder so auf, weil es einfach, weil ich einfach den Schmerz nur aushalte. Ja. Also es ist nicht so, dass ich mal denke, irgendwie, ja, rumhängen trifft es einfach nicht. Es ist einfach ein Schmerz aushalten. Ja, genau. Das ist, lebst du bei deinen Eltern noch? Nee. Oder bei deiner Mutter? Oder? Die Eltern sind getrennt, hast du ja gesagt. Ja, genau. Das heißt, du lebst alleine? Ja, genau. Und wie finanzierst du dich? Über Unterhalt, also über die Eltern, ja. Mhm. Hast du eine Freundin? Nein. Nee? Hattest du schon mal eine? Ja. Warum hast du überhaupt gelacht? Weil es nicht möglich ist. Also, es gibt, also die Schmerzen werden einfach zum Beispiel durch so Sachen wie Sprechen, Zuhören, Reden, solche Sachen einfach stärker. Weil es eine Anstrengung ist, quasi den Schmerz auszuhalten und gleichzeitig noch... Ach so, verstehe. Das heißt, jeder Kontakt mit einem Menschen ist dann auch noch belastend für dich? Genau. Tut das auch weh, wenn man dir über die Wange streichelt? Tut das auch weh? Das könnte sein, aber auch nicht. Also es ist verschieden. Manchmal ist es so, also wenn ich Musik höre oder so, dann ist es auch angenehm. Also es ist aber manchmal auch so, dass es einfach so Sachen wie, ich weiß nicht, Geräusche oder oder eine Lichtempfindlichkeit oder so auch manchmal natürlich sein kann. Einfach, weil also bist du sehr viel alleine? Ja. Ja. Freunde auch nicht so viele? Beste Freunde, bester Freund ist einfach mit den Jahren einfach immer weniger geworden, einfach weil... Wenn man Schmerzen hat bei Sachen, zum Beispiel, ich weiß nicht, feiern gehen oder lernen. Ja, du kannst ja all die Sachen nicht mitmachen, ja, ist mir klar. Mhm. Wenn man da Schmerzen hat, dann macht man es irgendwann nicht mehr. Also ich habe das durchgezogen, dachte immer, man muss das machen und ich mache es einfach und dann wird es schon, aber das ist im Prinzip, das ist der Wahnsinn. Also ich will nach 10 Minuten nur noch weg. Und die Situation, in der du da lebst, die ist natürlich psychisch auch so belastend und insofern auch wieder letztendlich förderlich, auch für den Gesamtzustand. Der dich immer mehr runterzieht. Ja. Ne? Ja. Weil das ist ja kein Beruf, ja. Hast du das mit, ich meine, wenn man alles ausprobiert hat, finde ich es immer völlig legitim, auch eher unkonventionelle Wege zu gehen. Hast du so, weiß ich jetzt, Akupunktur oder Naturheilverfahren oder vielleicht noch etwas ungewöhnlichere Sachen schon mal ausprobiert? Also Akupunktur habe ich gemacht, hatte keine Auswirkungen. Mhm. Ich weiß nicht, also... Also du bist völlig ratlos. Ja, ich bin einfach verzweifelt und gleichzeitig bin ich auch völlig kaputt. Also ich kann einfach nicht mehr. Ich wache auf und ich weiß genau, wie es kommt und ich will es nicht mehr. Also es ist ja nicht nur so, dass ich denke, dass ich genervt bin oder... Mhm. Sondern es ist einfach ein körperlicher Schmerz, der... Weißt du, Herr Nils, jetzt kann ich bei dir genau das nur machen, was ich für Silke und Patrick gemacht habe. Vielleicht war das auch der Grund deines Anrufes bei mir, weil du sicher nicht davon ausgehst, dass ich oder mein Team dir konkret helfen können. Aber vielleicht kann die Öffentlichkeit dir helfen. Ja, also vielleicht, natürlich ist auch ein Gedanke. Es war im Prinzip Verzweiflung und der Gedanke, dass eventuell jemand es ähnlich gehabt haben könnte, weil ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie, ich habe auch noch von keinem Arzt was gehört, was Ähnliches. Also quasi einen zweiten Fall oder so. Mhm. Ja, insofern ist natürlich der Anruf sehr gut, weil du ja schon eine ganze Menge Leute erreichst heute Nacht durch das, was du gerade gesprochen hast. Ja. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der eine Idee hat, wie du auch gerade gesagt hast, der vielleicht eine ähnliche Erkrankung mal hatte oder auch hat, und der eine Idee hat: A, gibt es irgendwo einen Spezialisten? Oder B, gibt es eine vielleicht unkonventionelle Naturheilmethode? Man macht ja alles, wenn man so in der Not ist, die man empfehlen könnte. Bitte mailt uns, mailt domian@wdr.de, Stichwort Nils. Und das würden wir natürlich wirklich sehr, sehr gerne an dich weiterreichen. Und wenn wir dir ein bisschen helfen könnten, wäre ich sehr froh. Ja. Denn du musst ja, wahrscheinlich gehen doch dir auch oft so Gedanken wirklich größter Verzweiflung durch den Kopf: Wie soll mein Leben weitergehen? Ich bin erst 21 und wenn das nicht weggeht, wie soll ich da leben, alt werden? Ja, es ist null natürlich, also es ist kein Leben, das halt auch schon länger. Es ist nur ein Aushalten, und also wenn man nicht mal ordentlich ein Gespräch mit jemandem führen kann, mit einem Freund oder so, und selbst da, wenn man über sowas redet, noch Schmerzen hat, dann. Ist das jetzt auch anstrengend für dich? Nee, jetzt geht's. Ich bin jetzt relativ aufgeregt und das ist natürlich, weiß ich nicht, Adrenalin, Hormone und solche Sachen. Ja. Ist natürlich manchmal so, dass das dann überstrahlt. Diese Beziehung, von der du gerade gesprochen hast, wie lange hat die gedauert? Es waren ein paar Monate, keine Ahnung, es war relativ unkonventionell. Inwiefern? Ja, ist schwierig zu sagen. Magst du nicht sagen? Du musst doch, es nicht sagen. Doch, natürlich kann ich machen. Die war 6 Jahre älter damals und Aber es ist dann halt auch zu Ende gegangen, weil du es nicht mehr ausgehalten hast. Ja. Wegen deiner Schmerzen. Also, Nils, wir machen das jetzt so. Wie ich es gerade gesagt habe, ich bitte mein Publikum sehr, sehr herzlich, wer eine Idee für Nils hat, und ihr habt es ausführlich gehört, um was es geht, bitte mailt uns und wir reichen das an Nils sehr gern und sehr schnell weiter. Ja. Vielleicht können wir dir ein bisschen helfen. Ja, eine Sache, wenn ich dir noch erwähnen darf, das ist eventuell noch, um jemanden da auf die Spur zu bringen, mit dem Kiefer zu tun hat. Durch Zähne, die gezogen wurden, damals, bevor das anfing. Ich bin in einer Privatklinik jetzt in Behandlung gegangen, die zahntechnisch, also das ist was Spezielles, das wird auch noch nicht übernommen. Das heißt CMD, es ist eine Dysfunktion vom Unterkiefer. Das verstehe ich jetzt nicht, den Zusammenhang. Ich wollte es einfach noch erwähnen, falls jemand da Erfahrung hat mit dem Problem vom Kiefer, von den Zähnen her. Ja, okay, aber das ist ja so eine Gesamtproblematik. Ich glaube, das hat man jetzt schon verstanden. Wer da eine Idee hat, der wird sich schon jetzt angesprochen fühlen. Ja, okay. Ja, dann machen wir das so. Du legst bitte auf und wir hoffen sehr, dass was kommt, und wir würden uns bei dir dann mit dir in Verbindung setzen. Ja. Alles klar? Okay. Ja, tschüss. Gut, ciao. Und hier ist Linda. Linda ist 25. Guten Morgen, Linda. Ja, guten Morgen. Linda. Hi, Domian. Und was geht's bei dir? Bei mir heißt es, wie erkläre ich es meiner Mama? Und zwar geht's darum, sie hat einen Bruder. Sie hat zwar mehrere Geschwister, aber dieser eine, der ist auch über 50 schon, der ist schwul. Und es ist ja auch alles in Ordnung für mich jetzt, aber er tut mir einfach leid. Also er wohnt in Amerika, in Kansas, und er hat da schon ein ziemlich schweres Leben. Der traut sich nicht, sich zu outen. Sie ist die Einzige, die es weiß. Sie kommt da überhaupt nicht mit klar. Sie weint viel, sie trinkt auch ab und zu. Deswegen für sie ist das wie so ein Weltuntergang. Aber deine Mutter lebt in Deutschland? Ja, sie wohnt hier in Deutschland. Ja. Und der Bruder lebt in Amerika, und, ja, und du weißt, dass er schwul ist, und sie weiß es jetzt auch, oder wie? Nee, natürlich. Sie wusste es zuerst. Sie ist die Einzige von allen, die es eigentlich weiß. Ja. Sie hat es mir dann erzählt. Ja. Und ich habe es mir schon länger gedacht, weil man es halt ihm ansieht und weil er auch nie richtig eine Frau hatte, sondern einfach nur so, ne, weiß ja wohl, dann für den Schein halt. Und er hat es schon ziemlich schwer so. Die haben noch 6 Geschwister, und er traut sich nicht, denen das dann halt zu sagen, weil er, ne, die können okay, ja. Und deine Mutter ist jetzt weint deshalb? Ja. Sie kommt da nicht mit zurecht. Sie hat schon einen Bruder, der hat sich erschossen, und der kommt nicht in den Himmel. Und jetzt hat sie auch noch einen Bruder, der ist schwul. Der kommt natürlich auch nicht in den Himmel. Achso, deine Mutter ist streng und traditionell gläubig. Ja, sehr. Mhm. Und das tut mir richtig leid. Also die werden sich dieses Jahr wiedersehen. Mhm. Und der ist schon, ja, weil er halt nicht wusste, wohin, ist er dann in so ein Haus gezogen mit ganz vielen verrückten Leuten, weil er da wahrscheinlich das Gefühl hatte, denen kann das dann vielleicht sagen oder so. Mhm. Und ich habe Angst, dass er sich was antut, dass er da vielleicht nicht rauskommt aus dieser Sache. Weil na gut, aber da kannst du ja sowieso, da kannst du wahrscheinlich vom fernen Deutschland aus eh nicht viel unternehmen. Ja, aber ich werde ihn ja auch wiedersehen. Also ich werde ja auch da nächstes Jahr wahrscheinlich hin. Und ich fahre da ja auch wohl mal hin. Das Problem ist, dass sie da hingeht und die werden sich miteinander unterhalten. Nee, das Problem ist, glaube ich, ist deine Mutter. Du kannst von hier aus nicht viel unternehmen. Du kannst mal einmal nett mit dem Mann reden und ihm Mut machen. Aber viel wichtiger ist ja, dass du deine Mutter auf Linie bringst. Ja. Ne? Dass sie dann ihm nicht noch irgendwie ein schlechtes Gewissen einredet oder vor ihm heult oder irgend sowas. Ja, davor habe ich Angst. Ja, da hast du recht. Da hast du wirklich recht. Davor habe ich richtig Panik, dass sie da vor ihm sitzt und er dann anfängt zu erzählen oder dass sie dann anfängt zu weinen. Und was soll er denn denken dann? Also da habe ich Panik vor, wirklich. Das ist natürlich jemand, der in einem sehr traditionellen Sinne gläubig ist und das so sieht, ist das natürlich sehr schwer, den umzustimmen. Ja, aber das geht doch nicht. Das ist doch nicht in Ordnung. Er hat doch nichts getan. Natürlich. Er will doch nur glücklich sein. Ich finde, das ist immer der Punkt, wo man die Leute packen kann. Dass du ihr einfach klar machst, dass sie doch ihren Bruder liebt und sie möchte, dass ihr Bruder glücklich ist. Ja, klar. Und wenn das Glück für ihren Bruder ist, wenn er das so empfindet, dann ist es gut so. Ja. Und der liebe Gott hat alles geschaffen, er hat Schule geschaffen und er hat Heterosexuelle geschaffen und alles beide hat seine Berechtigung auf der Welt. Ja, eben, aber ihr ist es halt unangenehm und sie kommt da nicht mit klar. So, also, da musst du einfach wirklich, das ist dann steter Tropfen, hüllt den Stein, da musst du sie bereden und bereden und reden. Wenn es deine Mutter um das Glück des Bruders geht, dann muss sie, auch wenn es nicht ihren eigenen Vorstellungen entspricht, dann muss sie dieses tolerieren, auch wenn es nicht ihren eigenen Vorstellungen entspricht. So musst du ihr das klar machen, dass sie auf keinen Fall etwas unternehmen soll, was ihm das Leben noch schwerer macht und wo er dann noch trauriger von wird. Sondern es wird das Allerschönste für den Bruder, wenn er sagt, du bist die Nichte, ne? Ja. Wenn die Nichte und die Schwester sagen, Mensch, leb so, wie du es für richtig hältst. Ja. Ja. Ich glaube, nur wenn du immer und immer und immer wieder diese Argumentationen bringst, glaube ich, kannst du ein bisschen was bewirken. Versuch es. Ja. Ich wünsche alles Gute und viel Glück. Ja, danke schön. Meine Liebe. Tschüss, Linda. Tschüss. So, Freunde, da sind wir ja fast schon beim Thema unserer morgigen Sendung. Also wie sage ich es meinen Eltern? Das ist das Thema morgen. Gibt es etwas, was ihr mit euch herumtragt? Etwas, was wirklich vielleicht schwierig ist, für euch schwierig ist und ihr euch nicht traut, es euren Eltern zu sagen oder es euch vielleicht sehr leid tut, euren Eltern zu sagen? Dann könnten wir morgen miteinander telefonieren, wenn ihr das gerne wollt. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Wie immer sind die Leitungen geschaltet. 0800 220 50 50 oder ihr mailt rund um die Uhr. Wie sage ich es meinen Eltern? Unser Thema morgen. Wir sind da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.